Abschnitt 17 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Weihnachtsmärchen, Teil 2. Der Knabe, der an dem glücklichen Erfolg in dieser Nacht eigentlich das meiste beigetragen hatte, wunderte sich sehr, von dem Regenten Nussknacker kein Lob zu erhalten, und war nicht wenig erstaunt, als ihm befohlen wurde, seinen Prügel beiseite zu legen. Eine Behandlungsweise, die ihn sehr schmerzte. Doch fühlte er sich einigermaßen dadurch getröstet, dass ihm die kleine Dame mit ihrem freundlichen Gesichtchen zunickte. Auch glaubte er zu bemerken, dass ihr Blick nicht mehr so heiter sei wie früher, und es schien ihm, als sei ihr Auge mit Tränen angefüllt, und als seufzte sie tief auf. Der Regent kletterte von seinem Kamel herab und befahl den Fuhrleuten, die mit Kisten und Kasten auf ihren Wagen dastanden, in die Höhle hineinzufahren. Die Handwerker mussten folgen, um, so gut es die Zeit erlaubte, das Innere für die Prinzessin einzurichten. Mit einer unglaublichen Schnelligkeit arbeiteten die kleinen Männer, und man hörte sie hämmern und sägen, dass es eine Freude war. Die Soldaten mussten ebenfalls helfen, die Gänge, die in das Innere des Baues führten, zu reinigen und sie eben und fahrbar zu machen. Auch wurden zahlreiche Schildwachen ausgesucht, die sich vor allen Öffnungen aufpflanzen mussten, und als dies besorgt war, befahl der Regent, alles solle hinabziehen, worauf er selbst sein Kamel wieder bestieg und vor den Wagen der Prinzessin ritt. Der arme Knabe, der alle diese Anstalten mit ansah, merkte wohl, dass er hier zurückbleiben müsse, weshalb er sich betrübt dem Wagen näherte und zu der kleinen hübschen Dame sagte: »Ach, schönste Prinzessin, was soll denn aus mir werden? Wollt ihr mich zurücklassen, allein hier auf der Erde und in der Nacht, die mich vor Kälte töten wird, sobald du entschwunden bist, du, deren guter, freundlicher Blick mich allein erwärmte?« Bei diesen Worten wandte sich der Regent auf seinem Kamel herum und sagte dem Knaben in ziemlich hochmütigem Tone: »Im Namen des Reichs danken wir dir für den Dienst, den du uns erwiesen. Du hast deine Schuldigkeit getan, und wir bleiben dir wohlgewogen Zeit unseres Lebens.« Der Knabe, der nicht auf den Regenten sah, bemerkte, wie bei diesen Worten das Gesicht der kleinen Dame noch trauriger wurde als früher, und sah, dass wirklich große Tränen ihre Wangen entströmten. Sie reichte ihm ihre kleine weiße Hand und sagte leise: »Ach, mein lieber Freund, ich werde dich gewiss wiedersehen.« Worauf der edle Nussknacker ein Zeichen mit seiner Hand gab, die Pferde zogen an und blitzschnell verschwand der Wagen im Innern der Höhle. Darauf marschierten auch die Soldaten in gleichen Reihen hintendrein, zuerst die Infanterie, dann die Kavallerie, darauf folgten die Jäger und Jägerburschen, und selbst die Rehe und Hirsche, die sich vor den Gewehren nicht zu fürchten schienen, eilten in den Bauch der Höhle hinab, und bald war alles von der Erde verschwunden. Eine Zeit lang hörte man noch das Rasseln der Wagen, den gleichmäßigen Tritt der Soldaten, der immer entfernter klang und dumpfer wurde, und endlich war alles still. Erstaunt sah der Knabe um sich und bemerkte erst jetzt, mit welch durchdringender Kälte der Morgen herannahe, und zitternd vor Frost schaute er betrübt auf der weiten Heide umher. Was sollte er machen? Obgleich ihm die ganze Begebenheit dieser Nacht so wunderbar vorkam, dass er geneigt war, sie für einen schönen Traum zu halten, so war er doch andererseits zu sehr von der Wirklichkeit des Erlebten überzeugt, um nicht fürchten zu müssen, bei seiner Zurückkunft von der bösen Frau des Hauses und den Kindern arg misshandelt zu werden, da man ihn wahrscheinlich für einen Dieb halten würde, der alle diese Sachen gestohlen und fortgeschleppt. Leider hatte er nur zu richtig geahnt. Als nämlich kaum der Tag graute, stand die böse Frau im Hause von ihrem Lager auf und ging in die Bodenkammer, wo der arme Gustav gewöhnlich schlief, um ihn zu erwecken, damit er ihr Wasser hole und das Feuer anmache. Doch sie war nicht wenig erstaunt, das Lager leer zu finden. »Ei, ei«, dachte sie, »ist der einmal fleißig geworden, wird wahrscheinlich schon an den Brunnen gegangen sein, um sich da zu waschen.« Sie stieg die Treppen wieder hinab und sah in den Hof, doch da war kein Knabe zu sehen noch zu hören. Noch eine kleine Weile wartete sie auf ihn. Dann schüttelte sie zornig den Kopf und suchte sich einen Stock hervor, womit sie ihn tüchtig schlagen wolle, wenn er zurückkäme. Da er aber auch nach einer kleinen Weile noch nicht kam, ging sie nach dem Zimmer, wo der Weihnachtsbaum und die schönen Sachen alle standen, um dort selbst Feuer anzumachen. Doch wer beschreibt ihren Schrecken, als sie hereintrat und von all den schönen Spielsachen, die sie gestern eingekauft und aufgestellt hatte, auch nicht eine Spur mehr fand? Anfänglich glaubte sie, sie sähe nicht recht, weshalb sie die Fenster weit aufriss. Doch das half nichts. Alles war und blieb verschwunden. Jetzt eilte sie zu ihrem Manne hin, der, von ihrem Geschrei erschreckt, in die Kleider fuhr und schnell nach dem Zimmer eilte, wo er aber ebenso wenig sah wie seine Frau. Auch die Kinder wurden von dem Lärmen wach, liefen den Eltern nach, und wenn sie auch der große Tannenbaum nicht wenig freute, so fingen sie doch laut an zu heulen und zu schreien, als ihnen die Frau Mama von den schönen Spielsachen sprach, die der Christ in dieser Nacht gebracht und die nun alle verschwunden wären. Im ersten Augenblick dieses Schreckens hatte die Frau vergessen, dass der arme Gustav noch immer nicht da sei. Doch jetzt dachte sie plötzlich daran und rief laut aus. Er hätte die Sachen gestohlen und Gott weiß wohin gebracht. Auch dem Manne, als er gehört, dass der Knabe fort sei, schien diese Beschuldigung sehr gegründet, und die Kinder schrien und jammerten und versicherten, dass niemand anders imstande sei, so etwas zu tun als der Gustav. Sogleich machte man Anstalten, ihn zu verfolgen und wieder einzuholen, und die Bedienten und Mägde wurden zu seiner Verfolgung alle in die Stadt hinausgesandt, und selbst der Herr des Hauses machte Anstalten, den Knaben ebenfalls suchen zu helfen. Die Kinder, nachdem sie sich satt geschrien und geweint, suchten überall unter dem Moos, das den Tannenbaum umgab, und endlich hatte eins eine sonderbare Gestalt gefunden, die es hervorzog und den anderen zeigte. Es war ein kleines Ding, das keine Arme und Beine hatte, wohl aber ein rotes Gesicht wie ein Mensch und in demselben ein großes Maul und kleine grüne Augen. Die Kinder besahen es, stellten es vor sich hin und ergötzten sich nicht wenig, als sie sahen, dass sich das Ding auf den Kopf stellte und mit den Beinen oben hin und her wackelte. Als der Vater aber sah, dass von der ganzen Weihnachtsbescherung nichts übrig geblieben war, wie dieser einzige garstige Putzelmann, ward er so zornig, dass er ihn in die Hand nahm und zerbrechen wollte. Ach, hätte er es nur getan, so wäre es weit besser gewesen. Aber die Kinder baten so inständig, er möchte den armen Kerl nichts zuleide tun, dass er ihm nicht den Kragen umdrehte, sondern ihn ohne Absicht in seine Tasche gleiten ließ. Hierauf nahm er seinen Hut und Stock und eilte vor das Haus, um ebenfalls nach den fortgelaufenen Knaben zu suchen. Unterdessen war es Tag geworden, so dass man alle Gegenstände erkennen konnte. Wenige Schritte vor dem Hause auf dem Boden bemerkte er etwas Glänzendes. Er hob es auf und sah mit Erstaunen, dass es ein Offizier der Zinnsoldaten war, dem aber der Kopf jämmerlich auf einer Seite herabhing. »Aha«, dachte er, »hier werde ich auf der rechten Spur sein.« Und leider war es auch, als führe ihn eine unsichtbare Macht, denn er folgte genau allen Straßen, die das kleine Volk heute Nacht gegangen war, kam auf die Heide hinaus und sah bald den armen Knaben, wie er auf dem Fuchsbau lag und vor Kälte eingeschlafen war. Unsanft rüttelte er ihn empor, und den Schrecken Gustavs kann man sich leicht denken. Es half ihm nichts, dass er auf seine Knie niederfiel und um Erbarmen und Schonung flehte, sondern der Vater nahm den Stock, womit der Knabe heute Nacht auf den Fuchs geschlagen, und prügelte ihn weidlich damit durch, wobei er immerfort rief, er solle gestehen, wohin er alle die schönen Spielsachen gebracht habe. Umsonst versicherte der Knabe, er habe sie nicht mitgenommen. Und das log er nicht, denn sie waren ja von selbst gegangen. Der Vater behauptete, er sei ein schlechter Dieb und zerrte ihn am Kragen mit nach Hause, wo ihn die Stiefmutter mit einer zweiten Tracht Prügel empfing, ihn darauf in ein dunkles Kellerloch sperrte, wo er so lange sollte sitzen bleiben, bis er gestände, was aus den schönen Spielsachen allen geworden sei. Als der Vater wieder ruhiger geworden war, verlangten die Kinder, er solle ihnen das Putzelmännchen, das er vorhin in die Tasche gesteckt, wiedergeben. Aber vergebens suchte er überall nach, es war nicht mehr zu finden. Doch da er glaubte, er habe es auf dem Platz, wo er den Knaben gefunden, verloren, so schickte er die Kinder dorthin, dass sie den kleinen garstigen Kerl suchen möchten. Nach einiger Zeit kehrten sie aber zurück, ohne ihn gefunden zu haben. Doch brachten sie eine ganze Menge Zinnsoldaten mit, die, wie sie erzählten, an verschiedenen kleinen Öffnungen des Hügels gelegen hätten. Jetzt ward es der bösen Stiefmutter klar, dass der Knabe das sämtliche Spielzeug gestohlen und mitgenommen habe, und sie drang mit Schlägen und Scheltworten in ihn, damit er die Wahrheit gestehen solle. Ach, das Kellerloch, in welchem der arme Gustav gefangen saß, war entsetzlich dumpf und schauerlich. Obgleich es ihm recht lieb gewesen wäre, wenn man den Regenten Nussknacker und die ganze übrige Sippschaft wiederbekommen hätte, so musste er dagegen bittere Tränen weinen, wenn er sich vorstellte, dass man auch die arme kleine Dame zurückbringen würde, ohne das freundliche Lächeln, mit dem sie ihn angeschaut, nachdem sie lebendig geworden. Und wenn er bedachte, dass die unartigen Kinder des Hauses sie hin und her werfen, ihr schönes, allerliebstes Gesichtchen zerbrechen und das herrliche weiße Seidenkleid beschmutzen würden. Endlich aber verfiel er auf einen Ausweg. Er gestand der bösen Stiefmutter, dass er wohl wisse, wo die Spielsachen hingekommen seien und dass er sie wiederholen würde, wenn man ihn allein gehen ließe. Wolle man das aber nicht tun, so würde er sich eher totschlagen lassen, ehe er ferner das Geringste sage. Dabei hatte er die Hoffnung, er könnte vielleicht eines der Löcher, die in den Fuchsbau hineinführten, erweitern und selbst nachkriechen, um den Regenten Nussknacker und das ganze Volk gefangen zu nehmen. Doch nahm er sich fest vor, die kleine weiße Dame nicht zurückzubringen, sondern sie lieber für immer in dem Erdpalaste zu lassen, als sie in die Hand der bösen Menschen zu geben. Als die Stiefmutter sah, dass nichts mit ihm anzufangen sei, ließ sie dem armen Knaben seinen Willen, und er ging mit einem kleinen Spaten hinaus auf die Heide, um dort sogleich seine Arbeit auch anzufangen. Doch wer beschreibt sein Erstaunen und sein Schrecken, als er sah, dass vor dem Fuchsbau ein Jäger stand, um ihn herum mehrere kleine Hunde, die sich bemühten, in die Öffnungen des Fuchsbaues hineinzukriechen. Der Jäger, schon ein alter Mann, hatte ein sehr freundliches, ehrwürdiges Gesicht und bot dem Knaben einen guten Morgen, worauf dieser seine Hand ergriff und ihn um Gottes Willen bat, die Hunde nicht in den Berg hineinzulassen. Der Jäger sagte darauf lächelnd zu dem Knaben, er könne ihm nicht gut seinen Willen tun, indem sich in dem Bauer ein mächtiger Fuchs befände, der im Wald schon sehr vielen Schaden getan und dessen man wunderbarerweise nie habe habhaft werden können. Der alte Mann erzählte das aber so freundlich und erregte überhaupt in dem Knaben ein solches Zutrauen, dass dieser ihm mit wenigen Worten die sonderbare Begebenheit der vergangenen Nacht erzählte. Der Jäger horchte aufmerksam zu und wurde sichtlich gerührt, als ihm der Knabe in seiner Unschuld sagte, wie er in der Nacht den heiligen Christ habe ansprechen wollen, dass er ihn doch auch möge einmal ein kleines Geschenk mitbringen. Zwar schüttelte er anfänglich bei der Erzählung von den wandernden Spielsachen den Kopf, doch der Knabe versicherte die Wahrheit derselben so hoch und teuer, dass der Jäger nicht wusste, was er denken sollte, sich aber, durch die Bitten des Knaben bewogen, nach seinen Hunden umsah, um sie von dem Fuchsbau abzuhalten. Doch es war zu spät, sie waren schon zu den Öffnungen hineingedrungen, und man hörte sie im Innern der Höhle tüchtig knurren und bellen. »Ach«, rief der Knabe, »jetzt ist alles, alles verloren. Sie werden die arme, schöne kleine Dame in dem weißen Seidenkleid totbeißen. Jene arme, liebe kleine Dame, die mir so freundlich ihre Hand gab. Und sie, die sich so gefürchtet hat, von den Händen der Kinder beschmutzt zu werden, wird jetzt von den Hunden zerrissen.« Der alte Mann, durch den Jammer des Knaben gerührt, nahm eine kleine silberne Pfeife aus seinem Gürtel, und nachdem er seine Hunde einige Mal bei ihrem Namen gerufen, pfiff er dreimal, um sie zum schleunigen Zurückkommen zu bewegen. Jetzt wurde das Bellen und Lärmen der Hunde in dem Fuchsbau immer heftiger, und man konnte deutlich hören, dass sie etwas vor sich hatten, womit sie sich tüchtig herumbalgten. Aber dennoch kamen sie immer näher an die Oberfläche der Erde, und jetzt kroch einer der Hunde aus der Öffnung hervor. Und wer beschreibt das Erstaunen des Knaben, als er in der Figur, die er nach sich schleppte, den tapferen Regenten vom Nussknacker erkannte, der aber mit seinen unförmlichen Gliedmaßen und dem dicken Kopfe regungslos auf dem Sande liegen blieb. Gustav sprang hinzu, hob ihn empor und zeigte ihn dem Jäger. Ach, es war keine Spur von Leben mehr in ihm zu entdecken. Der Zopf hinten stand ihm ungewöhnlich in die Höhe, seine Kinnladen waren aufeinander gepresst, und als der Knabe sie öffnen wollte, fand er, dass das Gelenk derselben zerbrochen und unbrauchbar war. So unfreundlich auch der Regent den armen Gustav behandelt hatte, so hätte ihm dieser dennoch eine Träne des Mitleids geweiht, wenn er nicht plötzlich bedacht, dass der schändliche Nussknacker die arme Prinzessin verlassen habe und diese nun wahrscheinlich auch getötet wäre. Jetzt kroch ein Hund nach dem anderen hervor und seltsamerweise schleppte jeder eine Menge der verschwundenen Spielsachen herbei. Der eine hatte einen ganzen Haufen Zinnsoldaten zusammengescharrt und die armen Kerls lagen da, steif und starr, das Gewehr im Arm, die Bärenmütze auf dem Kopf und rührten sich nicht. Ein anderer hatte ein Pferd beim Hals gefasst und schleppte so den ganzen Zug des Fuhrmanns samt Wagen und allem, was darauf war, hervor. Ein dritter zerrte eine ganze Menge harmloser Spaziergänge hervor. Kurz, die Hunde brachten nach und nach die sämtlichen Spielsachen und der Knabe fürchtete jeden Augenblick, dass auch die arme kleine Dame erscheinen würde, zerzaust und hässlich zugerichtet, wie alle übrigen Sachen. Doch sie kam immer noch nicht zum Vorschein. Jetzt erschien auch der letzte Hund in einer der Öffnungen, und Gustav fürchtete schon, er werde die arme Prinzessin heranschleifen. Aber an ihrer Statt hatte er eine kleine Figur in seinem Maul, die ihm der Knabe hastig abnahm, denn sie sah gerade aus wie der kleine boshafte Kerl, der sich heute Nacht so trotzig vor ihm auf den Kopf gestellt hatte. »Ach«, dachte Gustav bei sich, »das ist ja der böse Zauberer, der ist gewiss schuld daran, dass man mich hier aufgefunden hat, und auch, dass alle die armen Figuren wieder tot und starr geworden sind. Und von einem plötzlichen Zorn übermeistert, riss er ihm seinen roten Kopf herunter und warf ihn weit weg. Da schien es, als zucken alle die Figuren, die tot am Boden lagen, noch einmal ein wenig empor. Ja, der Edle von Nussknacker machte einen vergeblichen Versuch, seine großen Kinnladen zu öffnen, aber der Lebensfunke war aus ihnen gewichen und alle blieben starr und tot. Jetzt raffte der Knabe alle die Spielsachen zusammen und tat sie in ein Tuch hinein, das er mitgebracht hatte. Der Jäger schaute die Öffnungen des Fuchsbaues nach allen Seiten hinzu und machte mit seinem Hirschfänger ein sonderbares Zeichen davor, was, wie er sagte, alle Tiere abhalten werde, je wieder da hineinzukriechen. Damit, setzte er lächelnd hinzu, deine arme kleine Prinzessin in ihrem Schlafe nicht gestört werde. Dem alten Manne hatte die Teilnahme gefallen, die der Kleine an den leblosen Figuren genommen. Überhaupt schien er an dem offenen, freundlichen Wesen des Knaben seine Freude zu haben, und er ging mit ihm in die Stadt hinein, bis in das Haus des Kaufmanns, wo die böse Frau beim Anblick der verdorbenen Spielsachen gleich wieder mit Scheltworten und Schlägen über Gustav herfallen wollte. Doch der Jäger verwies ihr mit rauen Worten ihre Heftigkeit, worüber sie sich sehr erzürnte und ihn fragte, was er sich in fremde Sachen zu mischen habe, die ihn nichts angingen. Als aber der Jäger hierauf erwiderte, er sei der Förster aus dem benachbarten Walde und er wolle den Knaben mit sich nehmen, um ihn auch zu einem tüchtigen Jäger zu erziehen, wurde das böse Weib freundlicher. Und da sie bedachte, dass sie auf eine bessere Art des Knaben nie loswerden könne, überredete sie ihren Mann und beide willigten zur großen Freude Gustavs ein, der den alten freundlichen Jäger in kurzer Zeit sehr lieb gewonnen hatte. Sogleich gingen sie miteinander fort, und als sie draußen auf der Heide zu dem Fuchsbau kamen, blieb der Knabe noch einen Augenblick stehen, faltete seine Hände und schaute den Hügel an, wehmütig und traurig, wie man ein Grab betrachtet. Ach, für ihn war es ja auch ein Grab, denn dort unten lag die schöne kleine Dame in ihrem weißen Seidenkleid mit dem kleinen freundlichen Gesichtchen und war vielleicht wieder kalt und tot geworden, wie alle übrigen Figuren. Vielleicht aber schlief sie auch nur und träumte. Jetzt nahm der alte Jäger den Knaben bei der Hand und beide schritten rüstig über die Heide fort dem Walde zu. Unterwegs aber musste Gustav nochmals die Geschichte der vergangenen Nacht erzählen, und der Alte, der anfangs nicht recht geglaubt hatte, was ihm der Knabe über die wandernden Spielsachen erzählt, schüttelte den Kopf und sagte, »Mein Kind, du hast ein empfängliches Gemüt für die Dinge, die die Fantasie eines gewöhnlichen Menschen unberührt lassen. Für dich wird deshalb der Wald ein aufgeschlagenes Buch sein, und du wirst aus dem Rauschen der Blätter, aus dem Dufte der Nachtviolen, aus dem Rieseln der Bergwasser und aus so manch tausend anderen Sachen des Schönen und Seltsamen viel verstehen und erkennen lernen. Oh, der Wald ist so schön, so heilig schön!« So gelangten sie endlich, als die Sonne nachmittags abwärts zu steigen begann, an das Haus des Försters, das auf einem Hügel mitten im Walde lag. Ach, wenn auch der Winter die armen Bäume ihres schönen Schmuckes beraubt hatte und sie mit ihren nackten Ästen traurig dastanden und vor Frost zitterten, so fand es der Knabe doch unter ihnen viel schöner und herrlicher als früher zwischen den dunklen Häusern der Stadt. Hier im Walde war der Boden mit weißem Schnee bedeckt, aus dem nur kleine schwarze Sträucher und Moose, denen Bruder Wind auf ihre Bitte den Schnee von den Blättern abgekehrt, neugierig emporschauten. Die Äste der großen Bäume, besonders der Tannen, waren von dem Schnee beschwert und hingen tief herab, und doch sah man unter ihnen hinweg weit, weit in den Wald hinein. Wie dort die Rehe so lustig hin und her sprangen und zuweilen ein starker, stattlicher Hirsch, nachdem er eine Zeit lang stehen geblieben war, um auf die knackenden Fußtritte der Näherkommenden zu horchen, jetzt auf einmal mit ein paar großen Sätzen verschwand. Langsam sank die Sonne hinab und warf ihre rotglühenden Strahlen mächtig in den Wald hinein, so dass die eine Seite der Bäume wie vergoldet aussah. Aus den Tälern empor stieg ein feiner blauer Duft, der sich immer dunkler und grauer färbte, und als die beiden Wanderer nahe bei dem Jägerhause waren, waren die Nebel schon ganz dunkel und nächtlich geworden, und zwischen ihnen durchschimmerte wie ein leitender Stern ein Licht in den Wald hinaus, das der Jäger dem Knaben mit den Worten zeigte, dass sie dort, wo es glänze, wohnen würden. Als sie näher kamen, fingen große Hunde laut zu bellen an und sprangen den Ankommenden lustig entgegen. Eine alte Frau, die Schwester des Jägers, öffnete die Türe, und als ihr der Bruder die Geschichte des Knaben erzählte, wie er ihn aus den Händen der bösen Frau fortgenommen, strich sie ihm freundlich die Haare aus dem Gesicht und hieß ihn herzlich willkommen. Ach, dem armen Gustav war es noch nie so wohl und heimlich gewesen wie heute Abend im Jägerhause. Er durfte sich um das hell lodernde Feuer setzen, und statt der Scheltworte, die er früher immer erhalten, gab ihm der Jäger auf seine kindlichen Fragen freundlich Bescheid und plauderte mit ihm, Selbst die großen Hunde kamen an ihn heran, legten ihre Köpfe zutraulich auf seine Knie und sahen ihn so treuherzig mit den großen glänzenden Augen an. Als es darauf Zeit zum Schlafen gehen wurde, wies man ihn nicht, wie in dem Hause des Kaufmanns, unter das Dach auf einen elenden Strohsack, sondern die Schwester des Jägers machte ihm in einem netten Kämmerchen ein kleines Bett zurecht, wo er die Nacht schlafen konnte, und darauf wünschte sie ihm eine gute Nacht, was ihm in seinem Leben zum ersten Mal widerfahren war, und er entschlief sanft und ruhig. Wohl keine Nacht hatte er so gut geschlafen wie diese, und er träumte von allerhand schönen Sachen, und zuweilen erschien ihm auch im Traume der Regent Nussknacker, grinste mit den Zähnen gegen ihn und sagte hohnlachend: »Siehst du, wir werden freilich jetzt von den Händen der bösen Kinder zerrissen. Aber die gnädige Prinzessin ruht tief im Berge, und du wirst sie auch nicht mehr zu sehen bekommen. Ha, ha, ha!« Ach, das machte den Knaben sehr traurig, und er fühlte im Schlaf, wie ihm die Tränen über das Gesicht hinabliefen. Aber dann verschwand der Nussknacker plötzlich wieder, und er sah die kleine Dame auf den seidenen Polstern ihres Wagens liegend, den Kopf in die Hand gestützt und ruhig schlafend. Der Kutscher vorn auf dem Bock hatte ebenfalls seinen Kopf auf die Brust gelegt, und auch die Pferde standen da mit geschlossenen Augen. Aber die Sonne des freundlichen Wintermorgens verscheuchte diese bunten Träume von dem Lager des Knaben, und er erwachte froh und heiter. Bald rief ihm der Jäger und nahm ihn mit hinaus in den Wald, wo er ihn überall umherführte und ihm hier zeigte, wie die kleinen Bäumchen aus der Erde emporwachsen, und ihm dort auf dem Schnee die Spuren der verschiedenen Tiere erklärte und ihm sagte, da sei der Edelhirsch gelaufen, das sei die Spur eines Rehes, und dort sei der Meister Fuchs umhergesprungen, nachdem er wahrscheinlich einen Huhn oder gar ein junges Häslein getötet. So aufmerksam der Knabe alle diese Lehren anhörte und sich merkte, so interessierte er sich doch am meisten für die Spuren des Fuchses und lernte sie am ehesten kennen. Denn dabei dachte er immer der kleinen hübschen Dame, wie er sie vielleicht einmal wiederfinden könne, da es doch wohl möglich sei, dass der alte Herr Fuchs seinen Bau aufsuchen und wieder zugänglich machen werde. Der alte Jäger blieb sich in seiner Freundlichkeit gegen den Knaben immer gleich und lehrte ihn täglich etwas Neues, und es war dem Knaben nichts lieber, als wenn er im Walde umherschweifen konnte. Doch als nun erst der Frühling kam, als der Schnee verschwand und die Erde wieder grün und herrlich wurde, wie lieblich und angenehm ging ihm da erst das Leben auf. Es war das erste Mal in seinem Leben, dass er so zusah, wie die Knospen der Bäume anschwollen und immer dicker und dicker wurden, und wie darauf ein einziger warmer Wind sie aufküsste und die kleinen zarten Blätter hervorlockte, die, kaum von ihren Banden befreit, lustig anfingen zu wachsen und bald die zarte Moosdecke des Bodens beschatteten. Da konnte er auch stundenlang freudig den kleinen Bäumen zuschauen, die eben erst aus der Erde aufstiegen, wie sie von Tag zu Tag wuchsen und stärker wurden. Und ihm selbst erging es gerade so. Auch er wurde unter der Pflege des Jägers und in der frischen Luft des Waldes allmählich groß und stark. Wochen und Monate vergingen, und schon mehrmals war der Weihnachtstag wieder gekommen, und allemal, wenn die Zeit herankam, dachte Gustav lebhafter als sonst an jene Christnacht, wo er mit den Spielsachen ausgezogen war. Zuweilen besuchte er auch das Haus des Kaufmannes in der Stadt, und auf dem Wege dahin spähte er sorgsam umher nach dem Fuchsbau, in welchem die kleine schöne Dame schlief. Aber so genau er sich auch aus jener Zeit her alles erinnerte, so bemühte er sich doch vergebens, den Platz wieder zu finden, wo der tapfere Regent Nussknacker von seinem Kamel gestiegen war und wo der ganze Hofstadt in das Innere des Berges gezogen. Deshalb ging er auch nicht gern den Weg zur Stadt, und da er auch dort im Hause des Kaufmanns eben nicht sehr freundlich aufgenommen wurde, so blieb er lieber daheim in seinen Wäldern, bei seinen Hunden, die ihn alle herzlich liebten. Das Einzige, was er noch aus der damaligen Zeit her bewahrte, war der kleine Ring, den ihm die Prinzessin geschenkt und den er hoch in Ehren hielt. Er trug ihn an einem kleinen Schnürchen am Hals und ließ ihn nicht von sich. Unterdessen war Gustav 16 Jahre alt geworden und hatte sich zu einem geschickten Jäger ausgebildet. Da sein Pflegevater, der Förster, alt und kränklich wurde, so blieb dieser häufig zu Hause, und Gustav zog alsdann mit den Hunden allein in den Wald, das stattliche Gewehr auf der Schulter und den scharfen, glänzenden Hirschfänger an der Seite. So schlenderte er auch eines Tages unter den Bäumen daher, und wie ihm dies öfters geschah, war es ihm nicht darum zu tun, ein Wild zu erlegen. Vielmehr ließ er die Hirsche und Rehe ungestört neben sich herspringen und war in tiefe Träumereien versunken, bei denen die kleine Dame mit dem weißen Seidenkleide eine große Rolle spielte. So ging er langsam durch den Wald und kam auf eine Anhöhe, wo die Bäume nicht so dicht standen und wo man weit hinausschauen konnte in das Land. Da sah der Jüngling unter einer der stärksten Eichen einen alten Mann sitzen. Der hatte neben sich einige Stücke schneeweißes Tannen- und Lindenholz liegen, woraus er mit seinem Messer allerhand Sachen und Figuren schnitzte. Da hatte er Löffeln, Gabeln, kleine Tiere und menschliche Figuren, und alles war so hübsch gemacht, als man es nur sehen konnte. Der Jäger trat näher, und nachdem er dem alten Mann einen guten Morgen geboten, den dieser freundlich erwiderte, ließ er sich mit ihm in ein Gespräch ein. »Ei«, sagte Gustav, »ihr schnitzt da allerlei schöne Sachen, die ihr später dann in die Stadt zum Verkauf bringt?« »Jawohl«, entgegnete der alte Mann, »ich arbeite hier im Freien, in der schönen Natur, denn es ist doch die prachtvollste und zugleich wohlfeilste Werkstatt, die es gibt. Auch kostet mich mein Unterhalt nicht viel, denn das Wasser läuft dort neben mir den Berg hinab und murmelt mir im Vorbeilaufen zu. »He, Alter, trink mich!« Und dann die roten und schwarzen Beeren an den Sträuchern nicken mit ihren Köpfchen und laden mich ein, dass ich sie speisen soll. Kommt dann der Abend, so ziehe ich meinen Mantel über den Kopf, lege mich ins Moos und schlafe in Gottes Namen ein. Aber, entgegnete der Jäger, wirft denn die kunstvolle Arbeit, die ihr da macht, so wenig ab, dass ihr ein so kümmerliches Leben dabei führen müsst? Ach, mein lieber Jäger, sagte der Holzschnitzer, es gibt so viele Leute, die auch so schöne Sachen, wie ihr es nennt, und noch schönere machen, dass keiner etwas damit verdient. Denn einer verkauft sie immer wohlfeiler als der andere. Ja, wenn man dabei Glück hätte, wenn es mir zum Beispiel gelänge, von dem Holze des Elfenbaumes zu bekommen, da könnte man wohl etwas rechts verdienen. Aber den Baum findet man selten, und wer ihn findet, weiß ihn gewöhnlich nicht einmal zu gebrauchen. »Ei«, sagte der Jäger, »Elfenbaum? Der Name ist mir noch nie vorgekommen, und obgleich ich so ziemlich alle Bäume und Sträucher des Waldes kenne, so habe ich doch von dem noch nie etwas gehört.« »Das will ich wohl glauben«, lachte der alte Mann. »Alle Leute sind nicht so dumm und plaudern alles aus wie ich. Doch ihr habt mir ein so harmloses, offenes Gesicht, dass es mir gerade schien, als spräche ich zum blauen Himmel hinauf, und da ist mir das Wort entfahren. Vergesst's.« Dem jungen Jäger aber war bei Nennung des wunderbaren Baumes auf einmal plötzlich ein Blitz durch die Seele gefahren und hatte dort seltsame Wünsche und Gedanken beleuchtet, von denen er sich selbst keine Rechenschaft geben konnte. Aber er war so begierig, etwas Näheres von dem Elfenbaum zu erfahren, dass er nicht abließ, in den alten Mann zu dringen, bis dieser ihm lachend sagte, »Nun, nun, ihr seid mir ein recht neugieriges Blut. Doch da ihr so ehrlich und offen ausseht und auch nicht zu meinem Handwerk gehört, so kann ich euch schon mitteilen, was ich von dem Elfenbaum weiß. Nur müsst ihr mir versprechen«, fügte der Holzschnitzer lachend hinzu, »dass, wenn ihr einmal so glücklich sein solltet, einen solchen Baum zu finden, was gerade nicht unmöglich wäre, denn die Jäger, wenn sie so in Nacht und Nebel zwischen den Bergen umherschweifend sehen und hören allerlei, ich auch von dem Holz etwas bekomme.« Ende von Abschnitt 17.